ging die Gasse oben aus, ein Mädel schaut heraus. Er ging die Gasse oben aus, ein Mädel schaut heraus. Ach, Pfanne, Fliege, komm du nur rein, hier wird schon was, was, was zum Fliegen sein. Ach, Pfanne, Fliege, komm du nur rein, hier wird schon was, was, was zum Fliegen sein. Die Pfanne war gefliegt.